Hauen wir richtig auf die Pauke und der ganze Ärger bleibt zu Hause. Wir wandern von der Oder bis zum Rhein. Es ist angezapft, komm, schenk was ein. Hussasa, hussasa, hussasa, hey ja. Heute brennt die Hütte die ganze Nacht, von Flensburg bis nach Garmisch und zurück. Singen wir zusammen unser Lied. Wir singen 1, 2, 3, oh du wunderschöne Lorelei. Endlich geht's nach vorne, schwarz, rot, gold. Das sind unsere Farben, der Wagen rollt. Wir singen 1, 2, 3, oh du wunderschöne Lorelei. Endlich geht's nach vorne, schwarz, rot, gold. Das sind unsere Farben, der Wagen rollt. Zusammen feiern wir bis morgen früh. Alle freuen sich, so ne Gaudi gab's noch nie. Komm, wir tanzen und hauen uns auf die Knie. Macht mal lauter, jetzt kommt unsere Melodie. Hollala, hollala, hopsasa, hey ja. Nichts ist heute verboten, wieder ralala. Prosit, schallt es durch die Nacht. Wir singen's noch einmal mit voller Kraft. Wir singen 1, 2, 3, oh du wunderschöne Lorelei. Endlich geht's nach vorne, schwarz, rot, gold. Endlich geht's nach vorne. Wir singen 1, 2, 3, oh du wunderschöne Lorelei.